1. Die sind die Wert des Prediges, des Sohns Davids und Königs von Jerusalem. 2. Der Prediger erklärt, aus ist Vergänglich und Schinlos, J. Wollig bedeutungslos. 3. Welchen Nutzen sieht der Mensch aus all seiner Anstrengung und Arbeit, die unter der Sun verrichtet? 4. Warend ein Generation verget und ein neue Entstet, bleibt die Erde jedoch für immer bestehen. 5. Die Sun geht auf und wieder unter, dann schnell zu dem Ort zurück zu kehren, wo sie ernüt aufgeht. 6. Der Wind weht nach Süden und dreht sich down nach Norden, bewegt sich standig im Kreis und kehrt immer wieder zu seinen Ausgangspunkten zurück. 7. Auf Fluss munden ins Meer, doch das Meer wird niemals voll, die Fluss kehren stets zu dem Ort zurück, von dem sie ihren Lauf nehmen. 8. Als ist von Anstrengung geprägt, und niemand kann es vollständig beschreiben, das Orge wird niemals satt vom Sehen, noch das or vom Horen. 9. Was bereit zwar, wird wieder sein, und was geschehen ist, wird ernüt geschehen, es gibt absolut nichts Neues unter der Sun. 10. Wenn jemand behaupten wird, sei doch, das ist neu, so hat es dies doch schon lange in den Zeiten gegeben, die vor uns lagen. 11. Es bleibt keine Erinnerungen früher Generationen, und orchen zukünftige Generationen wird es bei denen, die noch später leben, keine Erinnerung geben. 12. ICH, der Prediger, war König über Israel in Jerusalem. 13. ICH wird mit mir der Aufgabe, als, was unter dem Himmel geschieht, mit Weisheit zu erfischen und zu ergründen, dies ist ein Museum Bird, die Gott den Menschen auferlegt hat, damit sie sich damit abmühen. 14. ICH betrachtet Altaten, die unter der Sun vollbracht werden und erkannte, das als Vergänglich und ein Vergebliches Streben nach Wind war. 15. Was krumm ist, kann nicht begradigt werden und was felt, kann nicht gesalt werden. 16. ICH überlegt bei mir selbst, tatsächlich habe ICH mehr in grosser Weisheit erlangt als all, die vor mir in Jerusalem regierten, und mein Verstand hat reichlich Weisheit und Erkenntnis aufgenommen. 17. Als ICH mich darauf konzentriert, Weisheit soe Torheit und Unvernunft zu verstehen, erkannte ICH, dass auch dies lediglich ein vergebliches Streben nach Wind ist. 18. Denn mit großer Weisheit geht oft großer Kummer einher, und wer sein Wissen mehrt auch seinen Schmerz.